Three wonderful good mornings to you. Drei wundervolle gute Morgen für dich. Because Jesus is good, the Father is amazing, and the Holy Spirit is with you. Denn Jesus ist gut, der Vater ist erstaunlich und der Heilige Geist ist mit dir. That's why I like to say good morning, good morning, good morning. Deshalb sage ich gerne guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. One from the Father, one from the Son, one from the Holy Spirit. Einmal vom Vater, einmal vom Sohn, einmal vom Heiligen Geist. Maybe we should start to say it 5 times. Vielleicht sollten wir anfangen, es 5-mal zu sagen. To add one from Daniel and from me too. Um eins von Daniel und auch von mir hinzuzufügen. All right, so look what he says. Na gut, schau mal, was er sagt. After he says merciful, he says we have to fix our mind on thoughts that are kind. Nachdem er barmherzig gesagt hat, sagt er, dass wir unseren Verstand auf freundliche Gedanken ausrichten sollen. Can you imagine this incredible life? Kannst du dir dieses unglaubliche Leben vorstellen? If every single time you have an unkind thought about anybody, wenn du einen unfreundlichen Gedanken über jemanden hast, you apply the 10-second rule, die 10-Sekunden-Regel anwendest, do not allow it to be in your heart for more than 10 seconds, erlaube dem Gedanken nicht, länger als 10 Sekunden in deinem Herzen zu sein. And of course you don't stop there. Und natürlich bleibst du nicht dort stehen. That's no good. Das ist nicht gut. You replace it with thoughts of kindness. Du ersetzt ihn durch freundliche Gedanken. Start with thinking how kind God has been to you. Fang damit an, daran zu denken, wie freundlich Gott zu dir war. And then start to think kind thoughts about the people who've hurt you. Und dann fang an, freundliche Gedanken über die Menschen zu denken, die dich verletzt haben. I tell you what, our lives would be so, so much better. Ich sage dir, unsere Leben wären so viel besser. We really have to understand what the thoughts that we dwell upon do to our own hearts. Wir müssen wirklich verstehen, was die Gedanken, in denen wir verweilen, mit unserem eigenen Herzen anstellen. They create nothing but a mess if they are bad thoughts and nothing but good life if they're good thoughts. Wenn es schlechte Gedanken sind, richten sie nur Chaos an. Und wenn es gute Gedanken sind, führen sie zu einem guten Leben. Now look how he continues and finishes his verse. Und nun sieh dir an, wie er fortfährt und seinen Vers zu Ende bringt. And fasten your thoughts on every glorious work of God. Und richtet eure Gedanken auf jedes herrliche Werk Gottes. Isn't that an amazing thought? Ist das nicht ein erstaunlicher Gedanke? Fasten your thoughts, that means you fix your thought. It's something that you choose to do. Deine Gedanken festmachen, das heißt, du fixierst deine Gedanken. Es ist etwas, wofür du dich entscheidest, es zu tun. On every single glorious work of God. Auf jedes einzelne herrliche Werk Gottes. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means that you probably can never stop obeying the scripture throughout eternity. Es bedeutet, dass du wahrscheinlich nie aufhören kannst, der Heiligen Schrift zu gehorchen, bis in alle Ewigkeit. Because God's works are so glorious, I don't think you can stop thinking about them throughout eternity. There will always be more. Weil Gottes Werke so herrlich sind, glaube ich nicht, dass du in alle Ewigkeit aufhören kannst, an sie zu denken. Es wird immer mehr geben. So that's why throughout all eternity, the angels and all the people are praising our beloved Jesus. Das ist der Grund, warum die Engel und alle Menschen in aller Ewigkeit unseren geliebten Jesus preisen. So think about this. Also denk darüber nach. So once we start to say, wow, this is an imperative, that means I have to obey that. Wenn wir anfangen zu sagen, wow, das ist ein Gebot, das heißt, ich muss es befolgen. Do you know what happens? Weißt du, was dann passiert? We start to think about all the incredible, glorious wonders of God, and we keep thinking about them. Wir fangen an, über all die unglaublichen, herrlichen Wunder Gottes nachzudenken, und wir denken immer weiter darüber nach. Look. Schau. If you just make a conscious choice to pause a little bit. Wenn du dich bewusst dafür entscheidest, ein wenig innezuhalten. And think about creation. Und über die Schöpfung nachzudenken. You know, I could spend hours just thinking about how gloriously God created everything. Weißt du, ich könnte stundenlang darüber nachdenken, wie herrlich Gott alles geschaffen hat. I like mountains. Ich mag Berge. But I've also learned to enjoy many other things. Aber ich habe auch gelernt, viele andere Dinge zu genießen. We can get so sucked up in the busyness of life. Wir können so sehr von der Hektik des Lebens eingenommen werden. That we don't pause and look at the glorious work of God all around. Dass wir nicht innehalten und das herrliche Werk Gottes um uns herum betrachten. Just think about yourself. Denk einfach mal an dich selbst. How he has created you gloriously and beautifully. Wie er dich geschaffen hat, herrlich und wunderschön. So think about the work of God through the new covenant. Denke an das Werk Gottes im neuen Bund. Glorious and beautiful. Herrlich und schön. Think about what God did through Jesus Christ when he let his blood be shed and cleanses the sin of the whole world. Denke daran, was Gott durch Jesus Christus getan hat, als er sein Blut hat fließen lassen und die Sünde der ganzen Welt reinigte. Glorious and beautiful. Herrlich und schön. So as we make a conscious choice to focus our thoughts on the glorious works of God, we will literally get lost in this. Wenn wir uns also bewusst dafür entscheiden, unsere Gedanken auf die glorreichen Werke Gottes zu richten, werden wir uns buchstäblich darin verlieren. And look what he says. Schau, was er sagt. Praising him always. Und preist ihn alle Zeit. So are you praising him always? Lobst du ihn also immer? You know, there is never, I don't believe there is ever a day where we have no reason to praise him. Ich glaube nicht, dass es jemals einen Tag gibt, an dem wir keinen Grund haben, ihn zu loben. You know, it doesn't matter. Even in difficult times, there are reasons why you can praise him. Selbst in schwierigen Zeiten gibt es Gründe, ihn zu loben. Once you understand the greatness of God and his redemptive purpose, wenn du einmal die Größe Gottes und seine erlösende Absicht verstanden hast, once you understand that even pain and suffering God will use to work together for your good, wenn du einmal verstanden hast, dass Gott sogar Schmerz und Leid benutzt, um zu deinem Wohl zu arbeiten, then how can you stop praising him always? Wie kannst du dann aufhören, ihn immer zu preisen? You can't. Du kannst es nicht. But let me give another thought here. Aber lass mich hier noch einen anderen Gedanken äußern. It is really interesting that the Apostle Paul, es ist wirklich interessant, dass der Apostel Paulus, he finishes the whole sentence about always fix your thought on good things. Den Satz, richtet eure Gedanken immer auf das Gute, with praising him always. Mit lobt ihn immer abschließt. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich daraus gelernt habe? If I live my life constantly thinking consciously about good stuff, to praise him always is a natural side effect. Wenn ich in meinem Leben ständig bewusst an gute Dinge denke, ist es eine natürliche Nebenwirkung, ihn immer zu loben. But if I put my thoughts on all the negative stuff, then to praise him is very hard. Aber wenn ich meine Gedanken auf all die negativen Dinge richte, ist es sehr schwer, ihn zu loben. So think. Also denk daran. To praise him always is easy if you think right. To praise him always is hard if you think wrong. Ihn immer zu loben ist leicht, wenn du richtig denkst. Ihn immer zu loben ist schwer, wenn du falsch denkst. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.